Erster Jahwe spricht zu Kyros. Jahwe hat Kyros erwählt. Kyros wird Völker besiegen. Türen werden sich für ihn öffnen. Tore bleiben nicht verschlossen. Zweiter Ich, Jahwe, gehe vor dir her. Ich mache den Weg eben. Ich zerbreche Türen aus Bronze. Ich zerstöre eiserne Riegel. Dritter Ich gebe dir Schätze im Dunkeln. Ich zeige dir versteckte Reichtümer. Dann weißt du, ich bin Jahwe. Ich rufe dich bei deinem Namen. Ich bin der Gott Israels. Vierter Ich tat dies für Jakob, meinen Diener. Ich tat es für Israel, mein Volk. Ich rief dich bei deinem Namen. Ich gab dir gute Namen. Du kanntest mich noch nicht. Fünfter Ich bin Jahwe. Es gibt keinen anderen Gott. Ich gab dir Kraft. Du kanntest mich noch nicht. Sechster Alle Menschen sollen es wissen. Vom Osten bis zum Westen. Es gibt niemanden außer mir. Ich bin Jahwe. Es gibt keinen anderen. Siebter Ich mache das Licht und die Dunkelheit. Ich mache Gutes und auch Schlechtes. Ich, Jahwe, mache all das. Acht Himmel, lass Gutes herabregnen. Wolken, lasst Gerechtigkeit fallen. Erde, öffne dich. Bringe viel Gutes hervor. Ich, Jahwe, habe es gemacht. Neunter Streitet ein Topf mit dem Töpfer? Sagt der Ton zum Töpfer, was machst du? Oder, du hast keine Hände. Zehnter Sagt jemand zum Vater, warum hast du Kinder? Sagt jemand zur Mutter, warum bekommst du Kinder? Elfter Jahwe, der Heilige Israels, spricht. Er hat Israel gemacht. Fragt mich nach der Zukunft. Lasst mich für meine Kinder sorgen. Lasst mich für mein Werk sorgen. Zwölfter Ich habe die Erde gemacht. Ich habe die Menschen geschaffen. Meine Hände haben den Himmel ausgebreitet. Ich habe alle Sterne geordnet. Dreizehnter Ich habe Kyros erweckt. Ich mache seine Wege leicht. Er wird meine Stadt bauen. Er wird meine Gefangenen freilassen. Nicht für Geld oder Geschenke. Das sagt Jahwe, der Herr. 14. Jahwe spricht, Ägypten und Kusch. Ihre Reichtümer werden dir gehören. Große Männer werden dir folgen. Sie werden sich vor dir beugen. Sie werden sagen, Gott ist nur bei dir. Es gibt keinen anderen Gott. 15. Du bist ein Gott, den man nicht sieht. Du bist der Gott Israels. Du bist ein Retter. 16. Alle, die Götzen machen, werden sich schämen. Sie werden sehr beschämt sein. 17. Jahwe rettet Israel. Sie sind für immer sicher. Sie werden sich nie mehr schämen. 18. Jahwe hat den Himmel gemacht. Er ist der einzige Gott. Er hat die Erde gemacht. Er hat sie nicht leer gemacht. Er hat sie für Menschen gemacht. Ich bin Jahwe. Es gibt keinen anderen. 19. Ich habe nicht im Geheimen gesprochen. Ich habe Jakobs Kindern nicht gesagt, sucht mich umsonst. Ich, Jahwe, sage die Wahrheit. 20. Kommt alle zusammen. Ihr, die ihr von den Völkern kommt. Die Menschen, die Holzfiguren tragen, sind dumm. Sie beten zu einem Gott, der nicht retten kann. 21. Sagt es und zeigt es. Wer hat das früher gesagt? War ich, Jahwe, es nicht? Es gibt keinen Gott außer mir. Es gibt keinen wahren Retter außer mir. 22. Kommt zu mir, alle Menschen der Erde. Lasst euch retten. Denn ich bin Gott. Es gibt keinen anderen. 23. Ich habe bei mir selbst geschworen. Was ich sage, ist wahr. Mein Wort wird bleiben. Jedes Knie wird sich vor mir beugen. Jede Zunge wird mir schwören. 24. Mann soll sagen, nur bei Jahwe ist Rettung. Nur bei ihm ist Kraft. Alle, die gegen ihn waren, werden kommen. Sie werden sich schämen. 25. Alle Kinder Israels werden bei Jahwe Recht finden. Sie werden stolz auf ihn sein.